Du, mein Kompliment. Bei dir zu sein, mit dir meine Zeit zu verbringen. Dich lächeln, zu sehen, deine Stimme zu hören. Was könnte schöner sein?